Kundgabe 4407. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.08.1948. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Euch, meine Getreuen, rufe ich zu. Meidet die Welt, denn sie ist eine Gefahr für euch. Bedenket, dass mein Reich nicht von dieser Welt ist, dass mein Reich nichts mit dieser Welt zu schaffen hat. Die Menschheit aber steht unter dem Banne der Welt, und mich und mein Reich suchet sie zu zerstören, was ihr aber nicht gelingen wird. Denn wo mein Geist wirket, wo meine wahre Kirche ist, dort hat die Welt schon ihren Reiz verloren. Die Anhänger meiner Kirche suchen nur mich und lassen sich nicht mehr von Prunk und Glanz betören, die dieser Welt Merkmal ist. Ich will euch darum verkünden, dass jegliches Streben nach äußerer Pracht, jeglicher Aufbau materieller Werke, die mir geweiht sein sollen, unnütz ist. Denn ich selbst greife wieder zerstörend ein, weil die Menschheit mich nicht mehr erkennt. Meine Hand aber erkennen soll, die ein deutliches Zeichen gibt meines Willens. Ihr aber sollet euch frei machen von jeder Äußerlichkeit, so ihr mir rechte Diener sein wollet. Ihr sollet nur allein mein Reich anstreben. Ihr sollt euch nicht verleiten lassen, euer Wissen als unglaubwürdig anzusehen durch Einwände derer, die noch mitten in der Welt stehen. Ihr sollt nur mich allein suchen und euch von mir belehren lassen und alles, was noch mit der Welt in Zusammenhang steht, ablehnen und fallen lassen. Wollet ihr kämpfen für mich und mein Reich, so müsset ihr in meinem Wort alles sehen, und ihr werdet keine äußere Form, keine der Welt sichtbaren Handlungen benötigen. Ihr brauchet euch nur in Gedanken mir verbinden, mein Wort aufnehmen und in Liebe weitertragen zu denen, die gleichen Geistes sind wie ihr oder die noch zu gewinnen sind für mich, die am Schaugepränge kein Wohlgefallen finden, die innerlich sind und suchen. Denen bringet Kunde von meinem Reich, das nicht von dieser Welt ist. Ihnen teilt das Evangelium mit, denn bei ihnen werdet ihr Erfolg haben. Wer aber den Blick noch nach einem Gebaren wendet, das offensichtlich heidnischen Charakter trägt, der ist nicht Anwärter meines Reiches, so er diesem Gebaren noch den geringsten Wert beimesset. Ich bin nicht in der Welt. Ich bin nicht im Schaugepränge, sondern ich weile da, wo der Welt nicht geachtet wird, wo sich ein gläubiges Herz zur Aufnahme meiner selbst bereithält, und dieses Herz nehme ich ein. Ich ergreife Besitz von ihm und lasse es ewiglich nimmer. Und darum sollet auch ihr, meine Diener, allen äußeren Schein meiden. Ihr sollt nur in die Stille euch zurückziehen und mit mir die Verbindung herstellen, und mein Reich wird bei euch sein. Ich selbst komme zu euch im Wort, und großer Segen wird euch erwachsen aus jeder Verbindung mit mir. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Rufet euch diese Worte ins Gedächtnis, und ihr werdet wissen, was ihr zu halten habt von Veranstaltungen, die offensichtlich ein weltliches Gepräge haben und daher verurteilt werden müssen von denen, die meiner wahren Kirche angehören, der Kirche, die ich selbst gegründet habe und die allein bestehen bleiben wird bis in alle Ewigkeit. Amen.